Wir machen weiter, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Vielleicht auch schreibt die Admin oben, dass der Unterricht auf Arabisch und Deutsch ist live. Erstmal wird auf Arabisch gesprochen, dann auf Deutsch, inshallah. Und wir behandeln heute Hadith Nummer 9 von Riyad Salihin. Und aufpassen in diesem Thema. Na'am, barakallahu fikum. Al-Hadith, al-Tasi'. An Abi Musa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, radiyallahu عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفقون عليه مرة أخرى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه unser Hadith für heute, barakallahu fikum, das natürlich wir behandeln das Thema Absicht und das wird hier mit Absicht verbunden. Der Prophet Muhammad sagt, Abu Musa al-Ash'ari sagte, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte nach einer Person, die kämpft um seine Tapferkeit zu zeigen oder damit die Leute seinen Platz sehen, seine Position sehen. Seinen Mut möchte er demonstrieren. Oder eine Person, die die kämpft Al-Hamiyya, das bedeutet Begeisterung für etwas, Begeisterung für sein Land, Begeisterung für seinen Stamm. Das bedeutet, weil man seinen Stamm liebt oder sein Land, Hamiyya heißt das. Oder eine Person, die macht das mit Angeberei. Welche Art ist für Allah? oder für die Sache Allahs, auf dem Weg Allahs. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der kämpft, damit das Wort Allahs siegt, oder damit das Wort Allahs oben bleibt, in Hoheit hat, beherrscht, dann ist das um Allahs Willen. Oder dann ist das für die Sache Allahs. Die Übersetzung, die in Riyad Salihin ist von Bavaria, nehmen wir nicht, weil das nicht richtig ist. Al-Hamiyya. Allah da? La Riya an Angeberei. Hama. Nochmal Barakallahu Fikum. Auf Deutsch muss das erklärt werden, nicht dass man falsch versteht. Jazakumullah khairan Barakallahu Fikum. Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde danach gefragt. Wenn eine Person wenn eine Person kämpft um seine Tapferkeit oder Mut zu zeigen, eine Person kämpft aus Begeisterung für Land oder für Stamm, Hamiyya heißt das. Und eine Person kämpft, um sich zu zeigen, angibt, Augendienerei. Welche ist davon für Allah subhanahu wa ta'ala? Welche kämpft für Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer kämpft das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Absicht kämpft, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala zu erhöhen, kämpft für die Sache Allahs oder kämpft auf dem Wege Allahs. Deshalb barakallahu fikum die Übersetzung, was man in Bavaria hat, das ist nicht gut. Aufpassen. Jazakumullah khairan. O barakallahu fikum. Hitzigkeit und Eifer. هذا الحديث فيه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقاتل ونيته لأن يعلم أنه شجاع، لأن القتال مكان لعرض الشجاعة، مكان لإظهار الشجاعة، هذا الأول شجاعة، والآخر نيته حمية. الحمية يا أخوة، الحمية على قومية، يعني الإنسان يفعل ذلك لأنه يحب قومه، لأنه يحب بلده، لأنه يحب وطنه، وليس لله سبحانه وتعالى، هذه النية. أو ليرى مكانه، يعني حتى الناس يعرفوا أنه قوي وشجاع. فإذا هنا ورياء، يعني ما يقاتل لله، هو نيته ليست لله، وإنما النية هي لكي يظهر للناس أنه يقاتل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الذي يفعل ذلك نية لله سبحانه وتعالى فهذا بارك الله فيكم فهذا في سبيل الله. ويتبين لنا من هذا أن أولئك الذين يقاتلون من أجل القومية والوطنية، يعني قوم يقاتلون من أجل القومية العربية أو القومية الكردية أو القومية التركية أو القومية البربرية أو القومية الكذا القومية كذا، فهذا لا يكون شهيدا أبدا، وهذا خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يكن ذلك لله سبحانه وتعالى. أما من، انتبه، أما من أعان إخوانه لله سبحانه وتعالى فهذا أمر آخر. والثاني الذين يقاتلون من أجل الأرض، يقول دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الأرض، فهذا يا أخوة أيضا يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يموت شهيدا. أما إن دافع عن الأرض من أجل الإسلام، من أجل أن يبقى الإسلام عزيزا، فهذا إن شاء الله لا بأس به. وهنا لابد من التفريق بين دفع الصائل وبين من يفعل ذلك بشكل آخر، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه. بارك الله فيكم. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم wurde in dieser Überlieferung, diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und wir haben in unserer Religion, Jazakumullah khair und Barakallahu fikum, wir haben bestimmte Grundlagen. Wenn etwas in Al-Bukhari und Muslim ist und wenn etwas authentisch ist, dann müssen wir glauben, dann müssen wir daran glauben. Wir können nicht sagen, nein, das bedeutet was anderes, aber wir können das erklären. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was ist mit einer Person, die kämpft nur, damit diese Person den Mut zeigt oder damit diese Person zeigt, dass diese Person tapfer ist oder damit diese Person kämpft nur um Nationalterritorium oder Stamm oder Volk zu zeigen, dass ich für euch kämpfe, oder eine Person, die kämpft und er gibt an, damit die Leute sehen, oh, diese Person hat eine richtige Position zwischen uns. Der macht das nicht für Allah. Was ist das mit diesen Leuten? Ist das für Allah? Und wir reden über die Absicht. Das heißt, in allen Bereichen, die Absicht muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und das darf nicht wie in der Religion. Das darf nicht für anders sein. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer kämpft, damit das Wort Allah subhanahu wa ta'ala erhöht, das wird oben bleibt, die Hoheit hat, beherrscht, das ist auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere nicht. Und hier wurde in diesem Hadith drei Beispiele genannt. Es gibt auch andere Beispiele. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das immer getan, dass er eine Antwort gegeben hat für diesen Fall und für die anderen Fälle. Das heißt allgemein, das ist eine allgemeine, unbeschränkte Regel. Machst du das für Allah? Ist deine Absicht für Allah? Dann ist das in Ordnung. Ist deine Absicht nicht für Allah? Dann hast du verloren, weil die Nia nicht für Allah subhanahu wa ta'ala war. Die Nia war nicht für Allah subhanahu وتعالى بارك الله فيكم. ودسب زول ما هي ان ديسم زمن هاك اوف باسن دي بيدويتونغ ديس حديثس اس كلار. ودي بارك الله فيكم كنت من ادوس erklären. Und zwar, heutzutage hören wir, dass viele Leute zum Beispiel, die sagen, ja, für arabischen Nationalstolz oder für die Türkei oder für Kurdistan oder zum Beispiel für Amazir oder Europa oder Amerika. Also, sie kämpfen nur wegen Nationalismus. Oder andere, der sagt, ja, wegen mein Land. Ich kämpfe wegen meines Landes oder so weiter. Barakallahu fikum. Wenn diese Absicht ist nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dass wir Muslime sind und dass wir in einem Land leben und dann werden wir, greift jemand uns an und wir verteidigen uns, weil das, dieses Land islamisch ist und Muslime dort sind, das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Nia muss gut für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und wir sehen heute, la hawla wa la quwwata illa billah, dass manche Leute sagen, ja, wegen unser Land kaufen wir, kämpfen wir. Möge Allah uns bewahren. Land ist nicht Religion. Und Religion ist am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das heißt, diese Leute, die Nationalisten sind und die kämpfen nur wegen ihrer Länder oder wegen ihrer Nationalitäten, diese Leute machen das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Sinn des Hadithes. Das wird der Sinn des Hadithes ist, deine Absicht muss in allen Themen für Allah subhanahu wa ta'ala sein und nicht damit die anderen dich sehen. Damit die anderen dich sehen. يا أخوة هنا لما نقول هذا الكلام يأتي واحد ويقول لك مباشرة ولكن النبي قال حب الوطني من الإيمان يقول حب الوطني من الإيمان نقول له أولا هذا لا يثبت حديثا ولا أصل له ولا إسناد له وهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الأمر أما إذا كان البلد إسلاميا فأنت تحبه من أجل الإسلام وليس لكونه بلدك ليس لكونه بلدك وإنما تحبه للإسلام والمسألة الأخرى بارك الله فيكم التي قد تأتي هنا هي مسألة يعني طيب لو هجم علينا عدو من الأعداء فهل نقاتل ونحمي أنفسنا وندفع يعني وندفع وندافع عن أرضنا وعرضنا نعم تدافع تدافع ولكن لماذا تدافع انتبه هل تدافع هل تدافع من أجل الحفاظ على الدين والحفاظ على بيضة المسلمين أم تدافع من أجل قوميتك يعني مثلا لو كان في ثلاثة واحد كردي مسلم واحد تركي مسلم واحد عربي مسلم جيد فهل أنت تدافع هنا من أجل العروبة والتركية والكردية أم تدافع من أجل الإسلام لأن الثلاثة المسلمون يعيشون في هذا البلد فانتبه النية أمرها عظيم في هذا الباب بارك الله فيكم wenn wir das erzählen wenn wir heute das erzählen wir sagen wer kämpft für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wer zum Beispiel kämpft, damit er sich zeigt, dass er tapfer ist, oder wer kämpft, damit er zeigt, dass er Vater, Landesvaterliebe oder Vaterlandliebe oder Mutterlandliebe hat, oder der sagt, unser Nationalismus und sowas, das ist alles falsch. Wenn wir das sagen, dann kommt einer und sagt, ja, aber die Liebe zu deinem Land ist von der Religion. Da sagen wir, das stimmt nicht. Das hat der Prophet Muhammad s.a.w. erstmal nicht gesagt. Und das ist gelogen, dass man sagt, das wäre ein Hadith. Das ist überhaupt nicht der Fall in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Frage. Und zwar, ja, aber wie ist das? Jeder mag sein Land. Und das ist normal. Ich meine, wo du geboren bist, wo du lebst, dann hast du automatisch, das ist Veranlagung, dass du Liebe zu diesem Platz hast. Das stimmt auch. Aber wenn du diesen Platz verteidigst, oder wenn du für dieses Land sozusagen kämpfst, dann machst du das. Warum? Weil du den Islam drin schützen willst. Und nicht wegen Territorium oder wegen Erde. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Dann haben wir noch ein Beispiel. Und zwar, wie ist das, wenn Feinde dieses Land angreifen? Was sollten wir machen? Natürlich, wir sollen uns verteidigen. Wenn wir imstande sind, dass wir uns verteidigen, natürlich müssen wir uns verteidigen. Aber warum verteidigen wir uns? Um Land zu schützen oder um die Religion in diesem Land zu schützen? Und das ist hier der Fall. Das heißt, ich habe ein Beispiel gegeben. Ein Türke, ein Kurde, ein Araber. Und die drei sind Muslim. Die drei sind Muslim. Und da greift ein Feind ein Land, wo die drei leben. Warum verteidigt man sich hier? Warum? Verteidigt man sich ja, der Türke sagt, wegen türkischer Nationalismus und der Kurde sagt, kurdischer Nationalismus, Araber, arabischer. Wenn das der Fall ist, dann ist das alles nicht richtig und falsch, weil die Absicht falsch ist. Aber wenn man sagt, ich verteidige dieses Land wegen Islam, weil wir die drei Muslimen sind und da gibt es keine Grenzen zwischen uns, dann ist das die Nähe für Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا بارك الله فيكم ننبه لمسألة أخرى وهي مسألة دفع الصائل أو قتال الدفاع يعني لو أن أحدا من الناس صال عليك في بيتك أي دخل عليك في بيتك فماذا تفعل؟ هل يجوز لك أن تدافع عن نفسك؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله دون عرضه دون أرضه فهو شهيد. طب كيف يكون هذا الأمر؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قال له أحد الصحابة قال له لو دخل أرأيت يا رسول الله لو دخل علي لو أتاني رجل في بيتي وقال أعطني مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار لأنه معتد ظالم ولو كان مسلما لأنه يريد أن يقاتلك وهذا ليس في الفتنة بين المسلمين انتبهوا ليس في الفتنة ألا أنت في بيتك جالس يعني نحن جالسين هنا دخل علينا واحد قال أعطوني المال اللي عندكم قلنا ما نعطيك فقاتلناه فقتلنا نحن شهداء قتلناه فهو في النار فلذلك بارك الله فيكم قد يقول قال كيف يكون هذا النبي طبيعي هذا حق هذا حق بارك الله فيكم هذا حق معتبر في كل الشرائع وفي كل القوانين وفي كل في عند كل إنسان واحد أتى يأخذ أرضك ويقتلك ماذا تفعل يعني تتركه يقتلك هذا في غير وقت الفتنة هذا في غير وقت الفتنة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إذن بارك الله فيكم هنا das ist nicht das Hadith was wir behandeln بارك الله فيكم das ist was hier geschrieben worden ist das ist Hadith Nummer 10 das ist Hadith Nummer 10 ich behandle jetzt Hadith Nummer 9 das vorherige Hadith und meine Aufzeichnung ist nicht was in Bavaria ist Was Bavaria ist, ist nicht maßgebend und die Übersetzung ist total falsch. Ja, und nimm nicht von Bavaria. Nimm nicht von Bavaria. Ey, Barakallahu fikum. Huna, jetzt auch erklären wir etwas. Zum Beispiel, du bist zu Hause und dann kommt eine Person und der greift dich an. Eine Person greift dich an und der will dich töten, du bist zu Hause. Oder der will dein Land annehmen, der will dein Haus annehmen. Was sollst du tun? Natürlich, du kannst dich verteidigen. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht für jede Person. Jede Person, das ist Notwehr. Das ist Notabwehr. Und natürlich, das ist normal bei allen Leuten. Wenn jemand mich angreift, dann habe ich das Recht, mich zu verteidigen. Und hier... Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde gefragt, O Prophet, wie ist das? Ja? Wie ist das, wenn jemand zu mir kommt und der sagt mir, gib mir dein Geld, gib mir dein Vermögen. Der kommt zu mir nach Hause und der hat Schwert und der droht mich. Entweder töte ich dich oder gibst du mir dein Vermögen. Was soll ich machen? Der hat ihm gesagt, gib ihm nicht. Gib ihm nicht. Der hat gesagt, O Prophet, Wie wäre es, wenn dieser Mann gegen mich kämpft? Der Prophet sagte, kämpfe gegen ihn. Er sagte ihm, wie wird es, wenn er mich tötet? Der Prophet sagte, du bist dann ein Shahid. Und ich will nicht das Wort Märtyrer hier benutzen, weil Märtyrer nicht Shahid ist. Ja? Märtyrer ist nicht richtig, dass man das mit Shahid übersetzt. Shahid, bist du Shahid. Der sagte, und wie wäre es, wenn ich ihn töte? der sagte, der geht in die Hölle. Warum? Weil er Unrecht tut. Eine Person kommt zu mir, ich habe mit ihm gar nicht getan und der will mein Land nehmen, mein Haus nehmen, der will mich töten. Was ist mein das ist mein gutes Recht, dass ich mich verteidige. Das ist Selbstverteidigung. Und hier in unserer Religion ist die Sache klar. Ich gebe ihm nicht. Ich gebe ihm nicht. Und wenn er gegen mich kämpft, dann kämpfe ich gegen ihn. Weil unsere Religion, der Islam, alhamdulillah, eine Religion für die Menschen ist und für die Menschheit ist. Und das spricht unsere Gefühle auch an. Und das ist normal bei jedem Menschen. Mach das mit einer Katze, die Katze wird dich angreifen. Mach das mit einem kleinen Tier. Wenn du eine Katze in der Ecke, zum Beispiel, sage ich jetzt, in der Ecke schiebst oder drängelst, ja, am Ende wird die Katze dich angreifen. Und hier aber aufpassen. Dies ist, wenn eine Person zu Unrecht macht, das ist nicht in Fitnesszeiten, in Versuchungszeiten, wo die Muslime jeder gegen den anderen wird. Da gibt es eine andere Regel in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch hat gesagt, wer für seine Ehre, für sein Land und für sein Vermögen getötet wird, ist Shahid. Was bedeutet das nochmal, wie ich schon gesagt habe? Nicht wegen sein Land, dass er sagt, Nationalismus, unser Land ist der, nein. Sondern der macht das, weil er den Islam dort in dem Land verteidigt. Und das gilt nur für die Muslime in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ein Muslim, المسلم يا أخوة طبعا لا يقاتل أخاه المسلم المسلم لا يقاتل أخاه المسلم ولكن هذا من باب الدفاع يعني هو من باب دفع الصائل دفع الظالم دفع الظالم ودفع الصائل فإذا المهم في هذا الموضوع كله في هذا الموضوع كله عفوا المهم فيه النية يعني ما هي نيتك لما قاتلت ولما دافعت ولما فعلت ها هي لله أم هي لغير شيء إذا كانت لله فهي لله أما إذا لم تكن لله فلا حول ولا قوة إلا بالله خسرت هذا العمل لأن النية ليست لله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم هي muss man etwas verstehen und zwar wir behandeln die Absicht was ist deine Absicht Jemand kommt zu dir, der will dich töten. Was ist deine Absicht dabei? Jemand will dein Vermögen haben. Was ist deine Absicht dabei? Die Sache ist mit Absicht verbunden. Und deshalb, dieses Hadith ist, wenn jemand kämpft, damit er sich tapfer zeigt. Ich bin stark, ich bin kräftig und so weiter. Der andere, der kämpft, damit er zeigt, dass er richtige Position hat. Der dritte, damit er sagt, ich bin Nationalist. Und ich liebe mein Land und ich gebe auch mein Blut für mein Land. Alles ist Schrott, weil die Nia nicht für Allah ist. Nur eine Nia zählt. Das muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und das gilt nicht nur in diesem Thema, das gilt in allen Themen. Barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Und dann kommen wir zu Hadith 10. Meine Nummerierung ist ein Hadith mehr als Bavaria. Das wird als dieser Riyad Salihin auf Deutsch. Das heißt, was Riyad Salihin auf Deutsch 9 ist, ist bei mir 10. وعن أبي بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يعني أبي بكر أبو بكر يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث نمتين Nach meiner Buch, nach meinem Buch Und das ist 9 bei der Übersetzung. Auf jeden Fall, ich gucke mal die Übersetzung, wie das ist. Wenn zwei Muslime aufeinander losgehen, indem sie ihre Schwerter aufeinander richten, dann kommen alle beide, der Mörder und der Ermordete, ins Höllenfeuer. Daraufhin sagte Abu Bakr: O Gesandter Allahs, für den Mörder ist das verständlich. Warum aber der Ermordete? Er antwortete, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auch darauf aus, seinen Gefährten zu töten. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, inshallah. Das wird er hat sich sozusagen auch angestrengt. Er hat sich bemüht, als erster seinen Bruder zu töten. Wenn ein Muslim gegen einen Muslim kämpfen, beide kommen in die Hölle. Da sagte Abu Bakr, der Täter, ja, aber der Ermordete, warum? Das verstehen wir nicht. Er hat gesagt, ja, weil er seinen Bruder auch töten wollte. Er hat sich auch erteilt, seinen Bruder zu töten, aber der andere war schneller. Oder der war stärker. Möge Allah uns bewahren. Yani, إذا أراد المسلم وهنا رجعنا مسألة الإرادة يريد يعني رجعنا إلى مسألة النية يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر وهنا السيف بارك الله فيكم لقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما السيف هنا من باب التمثيل يعني إذا التقيا كذلك ببندقيتين أو التقيا بمدفعين أو بطيارتين أو بحجرين أو بسكينين أو بعصاتين يعني التقيا يريد الواحد أن يقتل الآخر إذن السيف هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل اليقين بأي وسيلة فالإثنان في النار فطبعا الذي يقتل واضح لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يقتل مؤمنا لقوله تعالى عفوا لقوله تعالى في سورة النساء الآية 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نسأل الله السلام هذا واضح فلذلك أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له القاتل واضح قالوا فما بال المقتول قالوا يا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه وهنا السبب يعني هو كان سببا في مقتله والسبب كالمباشرة وفي هذا الحديث كذلك الدليل على أن الأعمال بالنيات لأنه كان ينوي قتل أخاه والعياذ بالله طبعا هذا الحديث ذكره البخاري تحت قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذن هنا هذا القاتل والمقتول في النار ليس المتأول مو المتأول إنما البغاء أما الذي يتأول شيئا الذي يتأول وهناك حديث الأخنس عند البخاري الأحنف بن قيس كان يريد أن يقاتل فقال له أبو بكر رضوان الله عليه قالوا لا تفعل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار بارك الله فيكم wenn zwei Muslime gegeneinander mit ihren Schwertern kämpfen oder aufeinander losgehen mit ihren Schwertern dann kommen beide in die Hölle Abu Bakr sagte O Allah, der Mörder kommt in die Hölle, das verstehen wir. Aber der Ermordete, was ist mit ihm? Der sagte, er hat sich beeilt. Er hat sich darum gekümmert, eher als sein Bruder ihn zu töten. Aber der andere war vielleicht schnell in diesem Zusammenhang. Deshalb, barakallahu fikum, hier, wir reden nochmal über die Niyya. Seine Absicht war, zwei Leute haben gegeneinander gekämpft. Und der mit der Absicht und der mit der Absicht. Jeder will den anderen töten. Und wir reden über die Absicht in diesem Kapitel. Was heißt deine Absicht in diesem Zusammenhang? Was ist deine Absicht? Du willst ihn töten und er will dich töten. Dann beide gehen in die Hölle. Möge Allah uns bewahren. Und hier, barakallahu fikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit ihren Schwertern, das ist nur ein Beispiel für ein Instrument, was man benutzt, um die anderen zu töten. Das kann sein Flugzeuge, das kann sein Panzer, das kann sein Stein, das kann sein Messer, egal. Wenn ein Muslim, das kann auch ohne Zeug sein. Wenn ein Muslim gegen den anderen kämpft, um ihn zu töten, beide gehen in die Hölle. Dann sagt er, das verstehen wir für den Mörder. Aber der Ermordete, der Prophet hat das gesagt. Natürlich für den Mörder ist klar, weil in Surat al-Nisa, die Ayah 93, steht, derjenige, der einen Gläubigen, der einen Muslim absichtlich tötet, der wird in Jahannam ewig verweilen. Und Allah, und er hat den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erweckt, und Allah verdammt ihn, und Allah hat ihn eine schmerzhafte Folter vor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Surat al-Nisa, die Surah 4, die Ayah 93. Das heißt, diese Person wird nicht ewig, aber der wird lange, sehr lang in die Hölle gehen. Derjenige, der einen Muslim absichtlich tötet. Jetzt die Frage war von Abu Bakr, radhiyallahu anhu, ja, aber was ist mit dem ermordet worden ist? Das ist, was ist mit dem, der Täter haben wir, aber Opfer, was ist mit ihm? Der sagte, ja, der wollte auch seinen Bruder töten. Der wollte auch seinen Bruder töten. Das heißt, seine Nähe, seine Absicht war, ich will auch ihn töten. Und, aber der andere war schneller. Und deshalb gibt es eine Regel im Islam. As-sababuk al-mubashara. Der Anlass ist wie die Tat. Oder der Grund ist wie die Tat. Das bedeutet, der Verursacher ist wie der Täter. Wenn du etwas verursachst, als ob du das getan hast. Der kam zu ihm, der wollte ihn töten. Der wollte ihn töten, das ist seine Absicht. Der andere hat, der wollte auch ihn dann töten. Und beide haben gegeneinander gekämpft. Was ist der Unterschied zwischen diesem Fall und dem anderen Fall? Der sagte, ich bin zu Hause und zu mir, der sagt mir, gib mal dein Vermögen. Darf ich ihm geben? Der sagte, nein. Der sagte nein. Was ist, wenn er gegen mich kämpfen will? Der sagte, kämpfe gegen ihn. Wenn ich ihn töte, dann geht er in die Hölle. Wenn er mich tötet, dann bist du Shahid. Der Unterschied ist, in diesem Fall, die Person, die zu Hause war, die wollte nicht kämpfen. Der will ihn nicht töten. Der zweite Hadith, oder der zweite Fall, beide wollten einander töten. Und das ist in einem Fall, das heißt Al-Burat. Das sind diejenigen, die zu Unrecht gegen die anderen, gegeneinander kämpfen. Nicht diejenigen, die vielleicht auch eine Interpretation haben, deshalb kämpfen sie gegeneinander. Warum? Weil die Sahaba, manche von ihnen, die haben gegeneinander gekämpft, aber die haben das aus Interpretationsgründen gemacht und nicht, weil sie sich gegenseitig töten wollten. Und Allah hat sie beide gläubig genannt. Beide sind gläubig. Aber die haben das falsch interpretiert. Und deshalb diese Leute, die kommen nicht in die Hölle, sondern die werden, insha'Allah, verziehen. weil das ein Fehler war, weil das ein Interpretation war. Das ist anders jetzt, als zwei Muslime, die gegeneinander kämpfen und man sagt ihnen, ihr macht falsch und das ist falsch und das geht nicht und trotzdem kämpfen sie weiter. Und der Imam von der Muslime, der sagt, ihr dürft das nicht mehr. Und dann machen sie weiter, diese Leute gehen in die Hölle. Natürlich jetzt persönlich, wir können nicht sagen, X und Y geht in die Hölle, aber allgemein. Weil der Prophet sagte, Al-Qatilu maqtulu finnar. Deshalb, das Hadith ist ein Beweis für die Absicht. Ist deine Absicht, deinen Bruder zu töten? Möge Allah uns bewahren. Wenn er dich auch tötet, dann geht ihr beide in die Hölle. Was macht man in solchen Themen? Man sollte nicht kämpfen. Wenn die Muslime gegeneinander kämpfen, du sollst wegbleiben. Wie Abu Bakr. Abu Bakr ist weggeblieben. Der wollte nicht mitmachen, als die Sahaba gegeneinander gekämpft haben. Abu Bakr. Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi. يعني الذي الأعمال بالنيات لو قتل صاحبه لكان قاتلا طيب كيف نوفق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد التوفيق كما ذكرنا أن هذا يدافع عن أرضه ويدافع عن ماله ويدافع عن عرضه ويدافع عن دينه أما الآخر فهو باغي يعني يظلم ظالم وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله نسأل الله السلامة وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن الصحابة إذا كان تعرض لهم الشبه كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا إذا عرضت لنا الشبه نسأل العلماء الذين يخافون الله ويفتون بالدليل الحق أما إذا أفتى بشيء خطأ لا يؤخذ منه بارك الله فيكم in diesem Hadith auch man kann lernen dass die Absicht von Allah subhanahu wa ta'ala reingehalten wird erstmal und dass die Leute nach ihren Absichten zur Rechenschaft gezogen und dann, barakallahu fikum auch, dann wir lernen aus diesem Hadith, wie schlimm ist, dass man andere tötet. Wie schlimm ist, dass man andere tötet. Und das Töten sehr schlimm ist in unserer Religion. Barakallahu fikum. Deshalb sollte man Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum hier sehen und verstehen, wenn man zu Unrecht Leute tötet, dann kommt man in die Hölle. Und wir haben dafür einen Hadith. هنا عندنا حديث في هذا الباب Barakallahu fikum Jazakumullah khairan الذي هو عظم القتل يعني الإنسان الذي يقتل هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى والسبب في دخول النار وعندنا حديث عظيم وهو في الصحيح أن امرأة دخلت النار في قطة أو في هرة حبستها لا هي تركتها ترعى يعني تأكل من حشاش الأرض ولا هي أطعمتها وسقتها وإنما حبستها في مكان حتى ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز له قتل حتى بعض الحيوانات يا أخوة لا يجوز للمسلم قتلها الضفدع النملة النحلة الصرد أو الصرد هذه طيور صغيرة هذه ما يجوز لك قتلها الهدهد عفوا الهدهد وليس الصرد الهدهد ما يجوز لك قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والصرد عفوا إيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليش نهى لأنه وعندنا أيضا ما تقطع شجرة ما تفعل كذا ما تفعل كذا وعندنا في ديننا الحمد لله امرأة دخلت الجنة من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلبا فليس الموضوع الذي نريده الآن هو تحريض على القتل أو إلى غير إنما هو بيان النية في مثل هذه الأمور الحساسة جدا التي تصل إلى مسألة إراقة الدماء يجب أن تكون النية واضحة، ولأن النية إذا لم تكن واضحة فقد يقع الإنسان في معصية من المعاصي كبيرة. بارك الله فيكم. In diesem Hadith lernt man etwas, was wichtig ist in unserer Religion. Und zwar, wie schlimm ist, dass man tötet und zu Unrecht tötet, wal-iyadu billah. Töten ist kein Ausflug. Und töten ist keine Exkursion. Und töten ist kein Hobby, was man macht. Töten ist ein Grund, dass man in die Hölle geht, wal-iyadu billah. In die Hölle geht. Surat al-Nisa, die Ayah 93, habe ich vorhin erwähnt und erklärt. Und wir haben in unserer Religion ein Beispiel, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren. Wir haben das Beispiel, dass eine Frau eine Katze versperrt hat in einem Raum. Die hat diese Katze gesperrt in einem Raum. Die hat diese Katze nicht freigelassen, dass diese Katze etwas zum Essen, zum Beuten versucht. Und die hat auch diese Katze nicht zum Essen, nicht zum Trinken gegeben. Und dann ist diese Katze sozusagen getötet worden von dieser Frau. Der Prophet sagte, diese Frau geht in die Hölle. Möge Allah uns bewahren. Wir haben in unserer Religion, Alhamdulillah, dass eine Frau ins Paradies kommt, weil sie einem Hund Wasser gegeben hat und der Hund hat Wasser getrunken. Allah hat ihr verziehen und sie kam ins Paradies. Deshalb, barakallahu fikum, unsere Absicht in diesem Unterricht ist, dass wir erklären, dass wir alle jetzt verstehen, wie wichtig ist die Niyya. Wie wichtig ist die Niyya? Und wenn man etwas Schlechtes beabsichtigt, und da macht man, das ist sehr schlimm. Und dass man, auch wenn man etwas verursacht, dann ist man wie der Täter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, aus diesen beiden Hadithen, erstmal, derjenige, der für Allah, für das Wort Allah kämpft, ist das für Allah. Und derjenige, der seinen Bruder töten will, dann gehen beide in die Hölle, wal-iyadu billah. Das beide Hadithe haben mit Absicht zu tun, und das ist, was wir heute lernen. Und bis hier ist gut, inshallah. Heute haben wir Hadith Nummer 9 und 10 Arabisch. Pass auf. Hadith Nummer 9 und 10 arabische Nummerierung. Nicht diese, wie heißt das? EKD, BKD, wie heißt das? SKD Übersetzung. Nicht die Nummerierung von SKD, sondern Nummerierung von dem arabischen Text. Inshallah, das nächste Mal, was machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal haben wir jetzt 5 Hadithe. Das nächste Mal wiederholen wir die 5 Hadithe, inshallah. Kommender Montag wiederholen wir die 5 Hadithe, die letzten 5 Hadithe. Je 5 Hadithe machen wir Wiederholung. Wir haben jetzt 10. Dann machen wir das nächste Mal Wiederholung, inshallah. Ja, Akhwa, bi hadha al-amr nantahi ila hakadha takallamna an 10 ahadith. An 10 أحاديث وكما ذكرنا أنه بعد كل 5 أحاديث نراجع 5 فإن شاء الله يوم الاثنين القادم أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم للخير ووفقنا وإياكم لعمل الخير ولدراسة الخير فنحاول أن نحفظ هذه 10 على الأقل إذا ما استطعت تحفظها لفظا احفظها معنى معناها بحيث تعرف. Wenn du nicht kannst, wenn du diese Hadithe nicht auswendig lernen kannst, dann mindestens den Sinn lernen von diesen Hadithen. Na? الضفدع, الهدهد, النملة, النحلة والصرد. الصرد اسمه. Zum Thema, dann an die Admin schicken, inshallah. Zum Thema, direkt zum Thema. Unser Thema ist über die Niyya. Na. Oder zu dem, was ich erklärt habe, bitteschön. Na. Das ist, wenn man überfallen wird, dann kämpft man. Das ist das Gleiche. Wenn du überfallen wirst und du willst dich verteidigen, Und zum Beispiel, du machst eine Bewegung, du tötest die andere, ohne dass du das beabsichtigst. Dann bist du schuldfrei. Aber die Person trägt die Verantwortung. Das ist das gleiche Hadith. Ja, das ist, du solltest das nicht haben. Weil du wirst sozusagen, du kannst nicht, wenn jemand zum Beispiel dir sagt, du bist angenommen, ja, auf der Straße, jemand sagt, du bist Esel, dann holst du einen Kalaschnikow und sagst, ta ta ta ta ta, und du tötest ihn. Du bist dann im Unrecht. Du sollst immer das, du sollst die Erwiderung auf etwas erwidern, barakallahu fik, ermäßigt. Am besten ist, dass ein Muslim angenommen, du bist auf der Straße, jemand kommt und der will mit dir ein Problem machen. Dann lauf weiter, rede mit ihm nicht. Aber wenn du zum Beispiel in der Nacht bist und dann kommen 5, 6 Leute und die wollen dich töten. Und zum Beispiel, die haben etwas und die schlagen dich. Und dann musst du dich selbst verteidigen. Und du schlägst eine Person und dann wird er getötet. Dann geht er in die Hölle. Wenn er dich tötet, dann bist du inshallah Shahid. Das kannst du nicht. Wie? Das ist was anderes. Allahu Alam. Erstmal, wenn das passiert, dann können wir reden. Na. خلاص رجعنا لكلامنا من قتل دون ماله دون دمه دون عرضه دون أرضه ما هذا هو الفرق بينه هذا هو التوفيق بين الأحاديث واحد جاي ليقتلك وأنت ما تريد وانتبه في وقت الفتنة يعني هلا أنا بدي روح صار فتنة بين المسلمين وأنا أجمت عليه لأقتله ما يخليني أقتله لا لا لا في وقت الفتنة ما تفعل شيء تتركني أقتلك فإذا قتلتك بئت باسمي واسمك أنا في النار وأنت في الجنة نعم هكذا قال النبي لأبي ذر قال له أرأيت يا رسول الله في وقت الفتنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن كقطع الليل المظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الهرج فقالوا ما الهرج قال الرجل القتل فقال الرجل يقتل الرجل لا يدري فيما قتله فقال أرأيت إن أتاني أخي وأراد قتلي يعني أتى بالسيف وأراد قتلي قال له كسر سيفك كسر السيف قال له فإن قتلني قال له يبوء باسمه واسمك ويكون في النار وانت شاهد شو بدك أحسن من هيك فلذلك هم يقولوا عند النصارى اللي يضربك على الخدي يعطي الخدي لا عندنا في الدين أكثر في وقت الفتنة بارك الله فيكم إذ جبت عن حديث فون أبي ذر رضوان الله عليه in der Zeit von Versuchungen, in der Zeit, dass die Muslime gegeneinander werden und die wissen nicht, einer tötet seinen Bruder, ein tötet seinen Onkel, die wissen nicht warum. Der tötet ihn, der weiß nicht warum. Eine Person, Abu Dharr al-Ghafari, sagte dem Propheten, O Prophet, wie ist das, wenn die Fitna da ist, wenn die Versuchung zwischen Muslimen da ist und jeder tötet den anderen? Was soll ich tun? Der hat ihm gesagt, breche dein Schwert, trag keine Waffe. Der hat ihm gesagt, ja, wie ist das auch, wenn jemand zu mir kommt nach Hause und der will mich töten? Soll ich ihn töten? Der Prophet sagte, nein. Der sagte ihm, der tötet mich. Der Prophet sagte, dann wird er seine Sünde und deine Sünde tragen und er wird in die Hölle. Und du kommst ins Paradies. Was willst du mehr? Sagt man, ja, aber wie? Ja, natürlich, das ist unsere Religion in dieser Zeit. Im Christentum sagen, wenn jemand dich auf der rechten Wange schlägt, dann gib ihm die linke Wange. Ja, die praktizieren das in Irak und Afghanistan. Das ist die rechte und die linke Wange. Die praktizieren das seit langer Zeit in Afghanistan und Irak. In Tschetschenien auch wird praktiziert. Die rechte und die linke Wange. Aber in unserer Religion ist die Sache klar. Wenn er auch zu dir kommt, dein Bruder, und er will dich töten, dann töte ihn nicht. Zum Beispiel, ich kenne dich und du kennst mich. Und du weißt, passiert zwischen uns ein Problem. Und dann möchte ich dich töten, dann töte mich, kein Problem. Oder du willst mich töten, töte mich. Aber ich trage keine Waffe gegen meinen Bruder. Wenn er mich tötet, dann geht er in die Hölle. Und ich komme ins Paradies. Was will ich mehr? Ja, aber rechte Wange und linke Wange praktiziert man heute in Irak. Ja, so schön. Ja, bitte. Frieden. Gewalt, na, Gewalt, na, ja. لا غير متعمد على دية. يعني أنت مثلا أنت الآن عم تصيد وأنت عم تصيد وشفت شغلة هي فكرت الجمل ضربت فيك ولا طلع واحد. يعني قصدك أنت واحد قتل أخاه مو قاصد، هذا اللي بيشوف في شغل اسمه توتشلاج، في شغل اسمه فازوخ تف موب، وفي شغل اسمه فوزستليك كموت. يعني في شغلة اسمها قتل، يعني محاولة قتل، في شغلة اسمها قتل خطأ، وفي شغلة اسمها قتل عمد، يعني عن سبق الإصرار والترصد. فإذا كان سبق إصرار وترصد يا لطيف، أما إذا كان أنت مثلا أنت صار معك ومع أخوك شيء فدفعته، فلما دفعته شو ضرب مثلا ضرب في الحائط ووقع برأسه على طرف شيء ومات، أنت ما قصدت قتله، ولكن هنا عليك الدية، عليك الدية. نبغو دفقات فيز دسمت مت توتشلاك ومت فزوخت مود ومت فوزستليش مود ومت سوبرا. بارك الله فيكم. إم إسلام أخم في زول شتيمن، زول شتيمن فيض النتوليش مت مت دس بدودة دسمان نيت absichtlich das macht. Angenommen, du hast ein Problem mit einem Bruder und du schiebst ihn nach hinten, dann fällt er. Und wenn er fällt, dann fällt er an die Kante zum Beispiel von etwas und der stirbt. Dann hast du ihn nicht getötet, du wolltest ihn nicht töten. Hier, du musst einen Sklaven befreien und ein Lösegeld an seine Familie geben. Und du musst natürlich als erstes Allah um Verzeihung bitten. Hu, ist er mal an deck? Ist er mal an deck? So. Schahrein. Nein. Diyatum musallamatun ila ahle. Und ist er kann eben mit Qawm beinen und beinahum ahd und mithaq. النملة النملة اللي ما بتضرك، أما اللي بتضرك معلش تقتله. Wenn mich mein Bruder töten will, sollte ich mich nicht mal verteidigen? Ja, in fitner Zeit, du sollst dich nicht verteidigen, lass ihn. Dann geht er in die Hölle und du kommst ins Paradies. Willst du Paradies oder Hölle? Das ist die Frage. Willst du ins Paradies oder in die Hölle? Das heißt, ich will ins Paradies. Okay, dann wenn dein Bruder dich töten will, dann kämpfe gegen ihn nicht. Das ist in der Zeit von Fitna. Weil wenn du versuchst, dann gegen ihn zu kämpfen, dann willst du auch ihn töten und dann bist du unter Hadith Nummer 10, was wir ja heute behandelt haben. Beide gehen in die Hölle. Warum? Weil du auch ihn töten willst, weil deine Nia auch ihn zu töten. Aber wenn du sagst, ich will ihn nicht töten und der tötet dich, dann geht er in die Hölle, aber du nicht. Und das ist die wahre Religion, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber nicht Baptisten, der sagt, wir haben 25 Millionen Baptisten. Möge Allah uns bewahren. Naam. Tadar. لا لا لحظة خليك خليك خليك في الموضوع. نعم بعدين. Klar, Moment. Woher weiß ich, wenn Fitnesszeit ist? Natürlich, du weißt das. Angenommen jetzt, wir sind in einer Moschee und dann machen wir zwei Gruppen und beide sagen, wir sind Muslime und beide sagen, wir fürchten Allah und beide sagen, wir nehmen Koran und Sunnah und dann fangen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Das ist die Fitna. Das ist mit Sicherheit. Und es gibt Gelehrten, die dir das sagen. Deshalb gibt es eine Regel. Wenn die Fitna kommt, dann sehen das die Gelehrten, bevor das passiert. Wenn das eintrifft, dann sehen das alle Leute. Ich gebe Beispiel zum Beispiel für Fitna in dieser Zeit. In Afghanistan, als die Muslime gegeneinander gekämpft haben, die Russen waren weg, die sind vertrieben von Afghanistan und dann haben sie angefangen, die Parteien einmal Hikmatyar und einmal von der anderen Seite war Rabbani und einmal Sayyaf und einmal der und der und der und jeder hat eine Partei und die kämpfen gegeneinander und alle sagen, wir sind Muslim und sowas. In dieser Fitna darf man nicht mitmachen. Man sollte Schwert brechen und die lassen. Wenn die gegeneinander kämpfen, dann gehen die in die Hölle. Möge Allah uns bewahren. So ein Beispiel jetzt in unserem Leben gab es. طيب يقول كيف أعرف الفتنة؟ تعرف الفتنة مثلا لما ترى المسلمان يلتقيان بسيفيهما ومثل مثلا وضع أفغانستان بعد ما خرج الروس يا أخوة بعد ما انتصر أهل الإسلام على أهل الكفر والإلحاد ماذا حصل؟ بدأوا بعض صاروا يقتلوا بعض لا كل العراق الآن غير شكل ولكن نسأل الله السلامة بقى الله أمس بضاغن طيب تفضل شيخ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كل واحد من أجل مثلا ماله أو عرضه أو دم هل هذا الأرض يعني المنزل أم هو الحديث أصلا من قتل دون دمه دون أهله دون ماله نعم عندي دفاع عن المال يعني واحد يجي لأخذ لك مالك نعم والنفس وعن الأرض هل هذا الأرض ما في يا واحد مثلا أتى الآن خمسة وأخذوا لك أرضك أنت عندك أرض زيتون عندك أرض مثلا قمح وجوا خمسة ستة وأخذوا لك إياه وقالوا هاي خلاص بدنا ناخذها صار مالك أخذوا لك مالك بغير حق فأنت فيك تدافع عن مالك فإن قتلوك فأنت شهيد لا في حال الحاكم لا وقف الحاكم انتهى إذا أخذ الحاكم مالك وكان هذا الحاكم يعني حتى لو ظالم فلا يجوز لك أن تقاتله حتى ولو أكل مالك وضرب ظهرك نعم وما تشمل هذا الحديث لا هنا حاكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال عليكم بالسمع والطاعة قال يا رسول الله أمراء ظلم قال له ولو أكل مالك وأعطوهم الذي لهم عطوه اللي له يعني طيعوا قال ألا نخرج عليهم ألا ننابذهم بالسيف قال ما لم يصلوا يعني إذا تركوا الصلاة ما أقاموا الصلاة فيكم يعني طالما هم يقيموا الصلاة فيكم طالما يقيموا شعائر الإسلام فيكم فما يجوز لكم أن تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم وإذا قاتلتموهم فأنتم الذين تظلموا هذا ليس للحاكم المسلم إنما هذا للواحد العادي واحد عادي هجم عليك لا شيخ أنا معك إنه المشكلة الآن إنه بين الكفار معروفة إذا واحد خاف رجع خلاص ولكن المشكلة الآن بين المسلمين حبيبي مثل ما ذكرت لك مسلم إجا ليأخذ مالك فيك الدافع كافر إجا ليأخذ مالك فيك الدافع الكافر معروفة وحتى المسلم نفس الشيء يعني واحد أخذ مالي أنا بدافع عنه إلا الحاكم حاكم المسلمين الحاكم هو يمثلك مثلا اي نعم يعني القاضي العامل الجباية الى غير ذلك هذه من عقيدة اهل السنة والجماعة هذا حتى لو كان الحاكم في وقت فتنة انت مت لانه الفتنة اكبر اذا انت قمت على الحاكم شوف الان لما تخرج على الحاكم كيف تصير فتنة بين المسلمين بارك الله فيكم دي بغودة اشتلت انا في خاقي دي سكوت لذلك فينيومت كومت سمية ودي فيلمان فموغن نيمن Der will zum Beispiel meine Erde nehmen. Der will mein Haus nehmen. Der will mich töten. Du hast gesagt, du darfst dich verteidigen. Und wenn er mich tötet, dann komme ich ins Paradies und er geht in die Hölle. Aber wie ist das, wenn derjenige, der mein Land wegnimmt oder mein Vermögen wegnimmt, Führer ist, Anführer von Muslimen, Oberhaupt, Darf ich dann gegen ihn kämpfen? Nein, du darfst nicht. Das soll ich nicht von mir. Der Prophet ﷺ hat das gesagt. Er hat gesagt, es werden ungerechte Führer kommen, ungerecht. Und die werden ungerecht zu euch sein. Wenn sie eure Rücken peitschen und euer Vermögen wegnehmen, dann müsst ihr ihnen das geben, was sie von Recht haben. Das wird gehorsam sein. Da sagten die Sahaba, sollen wir gegen sie nicht kämpfen? Der hat gesagt, solange sie das Gebet, das wird Ritual des Islam, praktizieren. Und in einer anderen Überlieferung, solange ihr keinen klaren, deutlichen Kufr bei ihnen, solange ihr bei ihnen den deutlichen Kufr nicht beweisen könnt oder könnt. Das ist schwer heute in dieser Zeit, wo man sagt, ja, Freiheit und so weiter, hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt. Und jetzt, das ist die Frage, willst du das nehmen, was der Prophet sagte, oder was in deinem Kopf ist? Der Prophet sagt dir, der peitscht dich und der nimmt dein Vermögen, solange er Muslim ist, solange er das Gebet nicht verhindert und solange er keinen klaren, eindeutigen Kufr macht, klaren, eindeutigen. Nicht jetzt, dass er Banken macht und dass er Zigaretten hat und dass er Geld gibt und nimmt und so weiter oder Musik und sowas zulässt. Das ist alles nicht klar. Möge Allah so sagen. Wenn du aber gegen ihn kämpfst und der ist Muslim, dann machst du selber Sünde. Und das ist Ijma' bei Ahl-Sunnah. Es gibt bei Ahl-Sunnah Ijma'. Es gibt Konsens bei Ahl-Sunnah diesbezüglich. Du darfst nicht gegen den Führer kämpfen, wenn er Muslim ist. Na, tfadda. Na. Ja. Ja. Ich weiß jetzt, wenn ich diese Wörter sage, dass viele von euch sozusagen sofort Gedanken haben. Sagen, ja, was meint ihr? Meint ihr jetzt zum Beispiel, was in diesem Land passiert und was in diesem Land passiert? Unter anderem ja. Das heißt, das ist nicht islamisch, dass die Leute auf die Straße gehen und dass sie Steine werfen. Gegen den Anführer, der Muslim ist. Das ist nicht islamisch, dass man Putschversuche versucht. Das ist nicht islamisch, dass man Bomben dass man Bomben in einem Land zum Beispiel zündet und dass man Polizeiwachen und so weiter angreift und dass man sie abschießt. Das ist nicht in unserer Religion. Und so sagen die Gelehrten des Islam. Weil der Prophet Muhammad das uns erklärt hat, genau wie die Sache ist. Aber leider viele Leute, die wollen nach ihren Köpfen, nach ihren Meinungen handeln und nicht, was in der Religion ist. Möge Allah uns bewahren. طب خير ان شاء الله نعم تفضلي سؤالك بسرعة في في في دي لوت ان انترنت كوكن في كلام بس دقيق كنا عنده شيء Wie ist das, wenn dieser Führer die Kuffar unterstützt, um andere Muslime zu bekämpfen? Unterstützt er die Kuffar, weil er ihre Religion bestätigt und weil er sie liebt und weil er sie bevorzieht vor den Muslimen, dann ist das Kuffar-Bawah. Aber macht er das, weil er Angst hat vor ihnen oder weil er Geld von ihnen bekommt oder weil er seine Macht sozusagen behalten will, dann ist das eine große Sünde. Und das ist der Unterschied zwischen Al-Muala und Al-Tawalli. Al-Muala und Al-Tawalli. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, aber ich sage nur eine Empfehlung, liebe Brüder und Schwestern, in solchen Themen. Ich meine, wallahi, das ist schämens, dass manche müssen sich schämen. Manche müssen sich schämen, dass sie in Deutschland sitzen und dass sie hier Schokolade und Cola trinken und dass sie hier alles tun, was sie wollen. Und dann da reden sie über große Themen. Und wenn sie dann in den muslimischen Ländern sind, die sind dann Angsthasen. Möge Allah uns bewahren. Das ist zu schämen auch, dass manche die Religion nicht lernen wollen. Und dann sagen sie, wir wollen, dass die Muslime endlich die Macht haben. Das ist wallahi zu schämen, dass manche Leute unschuldige Menschen töten, wenn sie auch Kuffar sind, wenn sie auch keine Muslime sind. dass sie Bomben in Bussen und Flugzeugen und in Zügen tun, damit sie die Leute töten, und dann reden sie, dass sie was Gutes für den Islam tun. Wallahi, das ist zu schämen. Diese Leute müssen sich schämen. Aber leider, wenn man Jahil ist und wenn man die Religion nicht kennt und wenn man das nicht lernen will und wenn man nicht sozusagen diese Fähigkeit hat zu sagen, das ist die Wahrheit, und da verlässt man seine Meinung, dann haben wir diesen Typen. Wal'iyadu billah. Du siehst eine Person, der geht in Kaufhalle und der klaut Wasserflasche. Und der kommt raus und der sagt, ja, Ghanima. Der sagt, das ist Ghanima, Beute. Sagt, Allahu Akbar, wir müssen für den Islam was tun. Ja, was machst du in Deutschland? Was ist in Deutschland? Geh mal, ruf mal deine Eltern, deine Familie zum Islam. Bring ihnen bei, auch in Deutschland. Du sollst die Leute erstmal zum Islam beibringen. Du sollst den Leuten erstmal den Islam richtig erklären. Weil Millionen hier, weil es Millionen gibt in diesem Land, die sind gegen den Islam und die verstehen den Islam nicht. Und es gibt Anführer, die sozusagen ein schlechtes Bild des Islam zeigen wollen. Dann bitte erstmal, mach die Basis richtig. Aber dass man in die Kaufhalle geht und Beute nimmt, eine Wasserflasche und eine Colaflasche, und Abend am schönsten ist, dass er Abend auch in die Disco geht und er hat drei Freundinnen. Da sagt man, was sind das? Der sagt, ja, das sind Beuten von Krieg. Oh, mashallah. Aber wenn die Polizei kommt, dann ist er ein Nicht-Angsthase, der ist ein Maushase. Mausängste ist er. Möge Allah uns bewahren. Aber aufpassen, Barakallahu fikum, aufpassen. Unsere Religion ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist mit Beweis zu belegen. Und wenn der Prophet Muhammad s.a.w. etwas gesagt hat, dann können wir nicht noch nach unseren Köpfen das machen. Sagt man, ja, es gibt Gelehrten, die das gesagt haben. Okay, und diese Gelehrten, was sagen sie zu diesen Hadithen, die der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat? Weiß der Prophet besser oder diese Leute? Warum hat der Prophet diese Hadithe betätigt? Und in seiner Zeit gab es sowas nicht. Er hat das betätigt, damit wir daraus lernen, weil das in unserer Zeit passieren wird. Und deshalb können wir damit umgehen. Aber diese Leute, die wollen das nicht verstehen. Die tun eine Bombe auf dem Markt. Bazar. Eine Frau, 70 Jahre alt. Und die heißt, die sind Muslime, diese Leute, ja? Muslime auf dem Bazar. Eine Muslime, 70 Jahre alt, ein Muslim, 60 Jahre alt, Kinder und sowas, Leute, die Gemüse verkaufen und Leute sowas, die wissen gar nicht von Politik, die wissen gar nicht, wer, vielleicht wissen sie auch nicht, wer der Präsident heißt. Die wissen nicht. Die wollen nur leben. Und viele von ihnen gehen in die Moschee und die beten und sowas, die sind unwissend, ja? Dann kommt man und da tut man für sie eine Bombe und da tötet er 30, 40 Leute. Warum? Ja, für Allah. Ich mach das für Allah. Wallah, du machst das für den Shaitan, nicht für Allah. Und das ist das Gleiche hier, was wir genau behandeln. Was wir genau behandeln. Und dann kommt der im Fernseher und der sagt, ja, ich hab das für Allah gemacht. Nein, nein, nein, du hast das, damit die Leute sagen, du bist tapfer. Möge Allah uns bewahren. Aufpassen, Barakallahu fikum. Und das darf nicht auch so verstanden werden, dass jeder, der sein Land verteidigt, oder dass jeder, der seine Religion verteidigt, so ist. A'udhu billah. Es gibt gute Leute immer, die das Land verteidigen und die Religion verteidigen und die Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala wollen. Aber dass wir solche Typen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Einmal, die haben auch Jihad gegen mich gemacht, diese Typen, Barakallahu fikum. Die haben Jihad gegen mich gemacht, ja. Die haben mein Auto, die Scheiben mit Autos, die Scheibe von meinem Wagen, die haben das mit großen Steinen zusammengebrochen und die haben das sozusagen kaputt gemacht, eingeschlagen, ja. Die sind die Starken, ja, die Tapferen, die Mujahidun von Wasserflaschen und Colaflaschen klauen von den Kaufhallen. Und wenn dann die Polizei oder Geheimdienst sagt, komm, Interview, dann bullert er ein. Wal'iyadu billah. Oder vielleicht auch einmachen, nicht nur ein Bullen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bitte schön. النصرانية لا ترث من المرأة المسلمة ما ترث من أبيها وأمها النصارى، ولكن إذا كانوا يورث إيه؟ ما عندهم قوانين مواريث، ما عندهم شو كما ذكرت لك ما عندهم مثلنا، فقط في في في شريعة واحدة مثل هذا الأمر وهي الإسلام، البقية كلهم ما عندهم. طيب بارك الله فيكم في كومنتس وعندي إن شاء الله فندي أدمن بلايبن دان كنزي بلايبن وان إن شاء الله أن أنا شتون ده مهما فايتا إيش مخ هويت دن أنترشت إن شاء الله أب 21 كواد غايسيش إيش مخ فايتا دن أنترشت أف دويتش 21 كواد غايسيش بإذنه تعالى، مش أبو الدحداح، أبو الدحداح مخت إن شاء الله أم دونستاك. طيب سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك أتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.